Kundgabe 3432. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.2.1945. Gottes Wort, Gnadengeschenk, Gnade und Kraft. Fordert meine Hilfe an, erbittet euch starken Glauben, verlanget das Licht und suchet es in meinem Wort. Und ihr werdet nicht vergeblich bitten. Ich selbst werde im Wort zu euch kommen und euch meinen Beistand gewähren. Ich werde machen, dass ihr fröhlich seid und voller Zuversicht. Ich werde eure Gedanken lenken in die rechte Bahn. Ich werde jede Bangigkeit von euch nehmen und in steter Fürsorge euch bedenken mit Kraft und Gnade, also euch treulich führen bis an euer Lebensende. Alles dieses könnet ihr erreichen, so ihr nur mir zugewandten Willens seid, so ihr euch als meine Kinder fühlt und zu mir, eurem Vater, verlanget. Dann nehme ich euch auch als meine Kinder an mein Herz und hüte und umsorge euch, und es wird euch nichts mangeln. Ihr werdet nicht verlassen sein und mutlos, sondern in steter Gewissheit, dass ihr von mir betreut werdet, kraftvoll und unverzagt dem Kommenden entgegensehen. Ihr werdet nun auch die Kraft nützen, die euch durch mein Wort zuströmt. Denn da mein Wort ein Gnadengeschenk ist von mir, so muss es euch auch beglücken. Es muss unmittelbar von mir Kraft auf euch überströmen, die eure Seele wohltätig berührt. Ist aber die Seele beglückt, so sucht sie im gleichen Zustand zu bleiben, also die ständige Verbindung mit mir herzustellen, um ständig durch mein Wort Kraft zu empfangen. Und dann wird alle Zaghaftigkeit, alles Bangen von euch weichen. Dann steht ihr stark inmitten der Gefahren, die euch von außen bedrohen. Ihr fürchtet die Welt nicht mehr. Ihr fürchtet auch euren geistigen Feind nicht. Denn ihr habt durch das Wort mich gefunden, euren väterlichen Freund und Berater. Ihr seid mir eng verbunden, ihr hört nicht mehr auf die Welt, sondern nur auf meine Stimme. Ihr lauschet auf mein Wort und empfanget fortlaufend Gnade und Kraft. Amen.